Hallo und herzlich willkommen zum ersten Klabaudercast 2016. Lange hat's gedauert, Oliver verschollen, von Piraten entführt, aber mittlerweile ist er wieder da. Da kommen wir auch gleich mal zum Überblick der heutigen Folge. Und zwar haben wir einen ganz besonderen Gast, und zwar den Jörg Verheiden von himmelsdorf.de, einer super tollen Newsseite zu World of Warships, unter anderem auch World of Tanks. Und begrüße dich ganz herzlich, Jörg. Hallihallo. Ja, schönen guten Abend, Mossi. Ja, dann als nächstes Thema haben wir den Patch 053, unter anderem ja auch Teamgefechte reingekommen und einige andere, die Kapitänskills wurden zurückgesetzt. Dann als nächsten Punkt die russischen Kreuzer, was gibt's da Neues? Man munkelt über Radar, was man schon so hört. Dann natürlich auch noch einen Punkt, und zwar einen Überblick über World of Warships 2016, was Wargaming selber dazu sagt. Dann haben wir das Schiff der Woche, die Kamikaze R, die man erperlen konnte, nenne ich es mal. Dann Ollis Lieblingsrubik, die Maritimen Fails. Und dazu sage ich auch erstmal ganz herzlichen Hallo zu Olli. Grüß dich. Guten Abend und hallo da draußen. Ja, lang hat es gedauert. Wir haben ja schon so 2-3 Terminanläufe gehabt, Nassi und ich, aber irgendwie war entweder der eine krank oder der andere krank oder irgendwie, ich habe sogar einmal verpennt, komplett. Ja, und jetzt endlich, Ende Februar haben wir es geschafft. Ja, lange hat es gedauert. Wie gesagt, ich musste ein riesengroßes Lösegeld an Goldhubon auslegen, damit die Piraten dich wieder freigelassen haben. Arr. Ja, genau. Ja, da würde ich mal sagen, dann kommen wir doch auch gleich erstmal zu dir, Jörg, und zwar zu unserem ganz speziellen Gast. Und zwar, ja, stell dich mal vor, wer bist du? Stell auch gerne mal deine Seite himmelsdorf.de vor und ja, bitteschön. Ja, wer bin ich? Was mache ich? Ich bin der Jörg, bin 43 Jahre alt, komme vom wunderschönen Niederrhein, direkt an der niederländischen Grenze. Ja, bin der Betreiber von himmelsdorf.de, eine Newsseite über World of Tanks und World of Warships, seit ungefähr 2 Jahren. Wir hatten eine kleinere Pause letztes Jahr dazwischen, das lag in gesundheitlichen Problemen bei mir. Nun sind wir aber seit Dezember wieder da, versorgen euch mit Leaks und natürlich auch mit den allen anderen Informationen, die es so über die Wargaming-Spiele gibt. Ich finde die Seite auf jeden Fall toll. Also ich habe es ja vorhin schon bei unserer Vorbesprechung erwähnt, ich habe dich ja abonniert und werde entsprechend freiwillig zugespammt über den Tag auf Facebook. Aber du hast aber auch immer geile Sachen und spannende Geschichten. Also von daher, vor allem seitdem ich ja beruflich nicht mehr ganz so an der Quelle sitze, genieße ich das sehr, von dir da rund um World of Warships und World of Tanks gut informiert zu werden. Ja, wir machen da einige Sachen zusammen mit dem Sepp von Armored Patrol. Und spielen uns dann immer so gegenseitig die Informationen zu. Manchmal hat er etwas früher als ich und dann umgekehrt. Und wir machen uns auch einen Spaß daraus, schneller zu sein als der andere. Du recht. Also, aber ja, der Nossi kennt das. So ein freundlicher Wettbewerb ist das quasi. Ja, genau. Ja, was Olli gerade schon sagt, also es ist wirklich so, halt, ne, ich gucke ab und zu dann, was weiß ich, wenn ich auf Arbeit Pause habe oder so, weil da guckt man mal kurz in Facebook rein über das Smartphone und dann, ja, hier wieder was Neues und da wieder eine News und so weiter und ich finde das halt immer klasse halt, ne, dann ist man wirklich immer up to date, ne, sieht die kleinen Sachen und sag ich mal, wie kommst du an diese Sachen daran? Also hast du da, sag ich mal, irgendwen an der Hand oder ist das einfach nur wildes Durchforsten, sag ich mal, des Netzes, was jetzt Neues kommen wird? Also ich muss mal eine Lanze brechen für die Leute, die nicht von den Supertestern leben, die verbotenerweise dann doch Sachen rausgeben. Ich habe also tatsächlich jemanden an der Hand, der im Prinzip in den Wargaming-Foren wohnt, weltweit, also auch in dem russischen Forum. Und der sucht mir dann immer wieder Sachen raus, übersetzt die und bereitet mir die vor und ich brauche die im Prinzip dann nur noch aufzuarbeiten und dann zu posten. Und das ist schon eine sehr große Hilfe. Ja, das ist ja so mundgerecht vorgesetzt. Genau, das ich auch gerne. Nossi, ich erwarte das künftig auch von dir. Haben wir es verstanden? Ja, du weißt doch, große Erwartung, große Enttäuschung. Nee, ja, schon sehr, sehr schön. Das passiert halt aktuell immer so zwischendurch. Ne? Der guckt auch ab und zu mal einfach ins russische Forum rein, jagt das durch den Google Translator und pickt sich so die einzelnen Sachen dann immer raus. Ja, wir haben es vorhin schon so eingangs festgestellt, du brauchst echt für sowas echt ein echt gutes Netzwerk von Leuten, die dir Informationen zutragen und so, die dir Feedback geben und hast du nicht gesehen. Also ohne das kannst du eigentlich sowas gar nicht betreiben. Geht gar nicht. Und es ist nicht immer von dem bösen Supertester, der mal wieder irgendwelche Leaks rausgehauen hat. Das stimmt gar nicht. Das sickert wirklich sehr viel durch die russischen Foren durch. Man muss es halt einfach nur übersetzen und dann verstehen. Wir haben leider keinen in der Community, der fließend Russisch spricht und das dann halt übersetzen könnte. Oh, ich hätte so ein paar Nachbarn an der Hand, die verstehen zwar nichts von World of Warships und World of Tanks, aber fließend Russisch, kein Problem. Gut. Ja, im Prinzip brauchen sie eigentlich auch nichts verstehen. Hauptsache, ne, übersetzt mir das Schritt zu Schritt und gut ist. Oder Schritt das zu Schritt. Wär Was soll nicht so das verkehrt. kosten, ha? Ja, mit den Kosten ist ja immer so eine Sache. Ne? Es soll ja meistens Ja. kostenlos sein. Das stimmt. Gut, dann würde ich mal sagen, also an alle da draußen, den Link zu himmelsdorf.de gibt es natürlich wie immer unter dem Video, ganz, ganz, ganz klar. Wird ab und zu auch bei mir auf der Facebook-Seite jetzt sein, dass ich von Jörg ein paar Sachen mal teilen werde halt. Und wie gesagt, es sind tolle News, immer für alle mit dabei. Gut, kommen wir mal zum ersten Thema. Und zwar gab es ja den Patch 053 und da wurden ja unter anderem auch die Teamgefechte eingeführt. Auf die ich mich eigentlich sehr gefreut habe, aber ich habe tatsächlich bisher noch keins gemacht, weil mir mein Team abhandengekommen ist. Oh, das Mein ist ärgerlich. potenzielles. Nein, ist überhaupt nicht. Also, das ist schon ärgerlich, aber das war abzusehen, weil ich finde, Wargaming hat für dieses Feature echt viel zu lange gebraucht, weil viele Leute, mit denen ich noch vor ein paar Monaten sehr rege World of Warships gespielt habe, die momentan ist bei denen total Rocket League angesagt, wenn euch das was sagt. Ich habe es selber nie gespielt, aber ich kenne auch einige von meinem World of Tanks Clan, also von meinem alten Clan, die mittlerweile auch komplett zu Rocket League gegangen sind und Wargaming komplett den Rücken gekehrt haben. Interessant, ne? Also, dass da irgendwie so ein Spiel, zumindest zeitweise, ich meine, das wird jetzt echt ewig halten. Zur Erklärung, das ist so eine Art Fußball mit Autos oder so. Und dass so ein Spiel dann halt so eine Faszination halt ausüben kann. Aber egal. Das mit den Teamgefechten, dass das nicht wirklich so angekommen ist, liegt aber meiner Meinung nach auch daran, dass diese Clan-Funktion einfach nicht da ist. Ja, das kommt nochmal dazu, ja. Ich Das kann verstehe mich ich bis heute nicht. momentan wirklich nur über den Chat mit den Leuten verbinden, indem ich die in die Freundesliste aufnehme. Aber ansonsten habe ich keine Möglichkeit, mit den Leuten zu kommunizieren. Es sei denn, ich habe mich halt irgendwie im Social Network organisiert. Und dadurch, wie du so gerade eben so schön sagtest, dein Team ist dir verloren gegangen. Das gleiche ist mir im Prinzip auch passiert. Dir gehen die Leute verloren, weil der Kontakt einfach nicht da ist. Ja, wie gesagt, erstens das und zweitens, weil halt über zu lange Zeit so diese Herausforderung für eine Gruppe und im High-Level-Bereich einfach fehlte. Ne? Interessanterweise, als wir da im Shipyard waren, in der Nähe von London, Nossi und ich waren ja da und auch einige andere YouTuber und so. Und da habe ich das den Wargaming schon gesagt, macht hin, bringt Inhalte für Intensivspieler, weil sonst verliert ihr die. Ne? Ja, Also mittlerweile ist es auch wirklich so. Also ich kenne viele, gut, ein paar haben jetzt auch wieder angefangen, muss ich sagen. Also die sind jetzt so seit 2 Wochen wie verrückt wieder am Schiffe fahren. Aber so vom Gefühl her ist der Großteil mittlerweile, also entweder sind sie wieder zu den Panzern zurückgekommen, sind komplett oder genrefremd, was du schon sagtest, eben mit Rocket League. Ne? Aber man merkt es halt schon halt, wenn man sagt, ja, es sind so einige kleine andere Sachen, die halt auch stören. Und ne, also man hat dann schon das Gefühl, ja, schade, Chance vertan, so ein bisschen in Anführungsstrichen halt. Also gerade was die Clan-Geschichte angeht und so weiter. Ich meine, man will sich ja immer so, man ist ja gerne im Nest. Und das merkst du eigentlich schon halt, ne? Dass man fühlt sich ja so ein bisschen alleine gelassen teilweise. gerade diese Clan-Systeme oder auch Gildensysteme ist das, was eigentlich so ein Multiplayer-Spiel ausmacht. Ja, und du hast halt heutzutage bei diesem hart umkämpften Markt mit 3 Milliarden Online-Games, Free-to-Play, einfach nicht mehr so diese Zeit, um dir solche Sachen halt dann aus den Fingern zu saugen. Solche Dinge müssen halt rechtzeitig da sein und funktionieren. Ja, ganz genau. Deswegen ist es in meinen Augen auch unbedingt notwendig, dieses Jahr noch die Clan-Funktion zu implementieren. Ja, in diesem Jahr sowieso. Ich meine, das Jahr ist ja noch extrem jung. Also, wenn sie das nicht dieses Jahr machen, dann haben sie aber echt einen Fehler begangen. Also, das wäre ja unerhört. Ja, ist ein bisschen schade. Also teilweise, ich habe so ein bisschen das Gefühl, manchmal, man hat so das, na komm, vielleicht war der Release, also allein der Release, sage ich mal, dann vielleicht doch irgendwie ein bisschen zu früh, dass man noch sagen, man wird in die Beta vielleicht noch ein bisschen weiterlaufen lassen sollen. Ne, da, um, sage ich mal, ein bisschen Wind aus den Segeln zu nehmen oder ein bisschen die Schärfe rauszunehmen, weil mittlerweile, wir erinnern uns, das war im Oktober, ne, jetzt haben wir fast März, und es ist immer noch nicht da. Ne, im Ja. Oktober war der Release und wir haben März und, oder fast März und. ne, es fehlt. Und Ja, mal ganz kurz Lanze brechen. Man muss natürlich grundsätzlich sagen, World of Warships ist weiterhin einfach ein geiles Spiel. Ne? Also es hat unglaublich viele Stärken, es macht Spaß, aber es ist halt, wie gesagt, die langfristige Motivation muss halt auch da sein. Und das ist halt eine andere Kiste und die ist mindestens ebenso wichtig, wie dass das Spiel halt an sich funktioniert. Es ist nicht mehr so wie, keine Ahnung, von in den 90ern. Wo man halt mit einem Counter-Strike ewig und 3 Tage auf denselben 10 Maps halt rumhampelt. Man möchte halt inzwischen andere Dinge haben. Ja, ja auch. Für mich Ja, sind Nossi, bitte. also für alle da draußen, das läuft hier alles über TS. Wir sitzen also nicht auf dem Sofa, deswegen fällt man sich da manchmal ins Wort. Jetzt habe ich auch vergessen, was ich sagen wollte. Siehst du, so ist das toll. Ne? Man wird zu alt und dann fällt das alles hinten runter. Das kenne ich irgendwo, ja. Was ich eigentlich ansprechen wollte, ist, dass mit dem Content, der halt einfach nur fehlt. Jetzt kommen wieder neue Karten hinzu, langsam aber sicher, aber dann auch nur für den High-Tier-Bereich. Da fehlt ja wieder ein Ansporn für Neueinsteiger, für neue Spiele, einfach mal was Neues zu erleben. Wenn ich jetzt anfange mit World of Warships, geier ich immer auf den 5 selben Karten rum. Und da habe ich keine Motivation, irgendwas zu erreichen. Ich kann natürlich bis Stufe 10 mit meinen Schiffen irgendwo hochkommen, aber letztendlich ändert sich nichts an meiner Spielweise. Das ist so ein Punkt, wo Wargaming so ein bisschen eingreifen muss. Ah, da musst du so ein bisschen widersprechen. Also ich finde die Motivation, gewisse Schiffe zu erreichen, weil man die gerne haben will, ist schon gegeben, gerade für Neueinsteiger. Und das Spiel ändert sich schon über Low, Mid bis High Tier. Aber jetzt nicht so signifikant, dass es irgendwie ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Aber ich sag mal, wer High Tier spielt, das ist viel taktischer. Die Gefechte sind langwieriger. Langstreckenartilleriegefechte, während man im Low Tier ja ran wie Blücher geht und sich auf kürzeste Distanz die Granaten und Torpedos um die Ohren ballern. Ne? Also es ändert sich schon, aber es ist halt natürlich nicht, am Anfang ist es ein Schiffsspiel und nachher bist du mit Raumschiffen unterwegs oder so. Ne? Aber ja, klar, Maps sind immer so ein Thema. Für mich sind Maps aber nicht ganz so wichtig. Das sehe ich auch bei anderen Games. Man guckt dir League of Legends an. Die Leute haben wie viele Jahre auf einer Map gespielt? Ne? Und vor allem gerade zur See ist ja auch die Möglichkeit an Variationen oder die Variationsmöglichkeiten sind begrenzt. Wichtig ist, was du aus diesen Maps machen kannst. Wenn du wie bei League of Legends oder bei Dota 2 oder dem originalen Dota halt unglaublich viele verschiedene Taktiken und Spielweisen rausziehen kannst auf dieser einen oder auf den wenigen Maps, ne, dann macht das Spiel auch so Spaß. Ich sag mal, die Bandbreite kriegst du hier bei Warships nicht ganz hin, aber an Spielmodi. Und das ist das Zünglein an der Waage. Und da komme ich jetzt wieder mal an den Anfang meines Plädoyers zurück. Die Teamgefechte hätten einfach letztes Jahr schon zum Release oder kurz danach sein müssen, weil dann wären nicht so viele Leute von der Fahne gesprungen. Und gerade du brauchst ja diese sogenannten Opinion Leaders, die Leute, die halt vorangehen, die was organisieren, die Bock haben, die halten die Clans zusammen, die motivieren ihre Mitspieler. Wenn du die verlierst, dann ist echt. Dann hast du halt nur noch die ganzen ambitionierten Einzelspieler oder die so vor sich rumdaddeln und so ein bisschen Schiffe durch die Gegend schubsen. Und das war's. Und das ist zu wenig Substanz. Du brauchst halt auch die ganzen Cracks. Ja, die Cracks und die Nerds halt, ne? Genau. Die Vielzocker. Und davon wollen die meisten halt in einem Team spielen, weil es ist für die frustrierend, mit, jetzt ganz böse gesagt, mit 11 anderen DAOs halt durch die Gegend zu schippern. Wenn sie das Gefühl haben, oder sagen wir mal vielleicht 9 oder so, weil ein oder zwei gute finden sich ja pro Team immer. Aber wenn du halt einen Yamato-Kapitän durch die Gegend fahren siehst und er macht das Ultrafernstreckenduell auf den letzten Meter Reichweite und trifft irgendwie, keine Ahnung, macht irgendwie 500 Schadens, keine Ahnung, 40.000 Schadenspunkte oder 30.000 in dem Gefecht, dann weißt du, der Typ hat es einfach immer noch nicht gereiht, obwohl er auf Tier 10 ist. Dann bist du aber mit 40.000 Schadenspunkte bei manchem Battleship-Fahrer schon hoch. Ja. Also ich habe schon welche gesehen, die mit 0 Schaden rausgegangen sind, weil sie auf der maximalen Entfernung nichts getroffen haben. Ne? Genau. Und Das das ist halt. Gleiche passiert ja auch bei den gewerteten Gefechten. Du kommst in Random-Gruppen rein, du kannst also nicht im Team zusammen spielen, wobei die gewerteten Gefechte ein absolut guter Schritt in die richtige Richtung waren. Aber man kann sie halt nur mit 6 anderen spielen. Und nicht zusammen mit 6 anderen. Das hätte Wargaming anders machen müssen. Na gut, ich sag mal, Aber dafür da. haben sie jetzt ja die Teamgefechte reingenommen. Da muss man ja auch sagen, ich meine, sie liefern ja zwar langsam und ne, die Mühlen mahlen langsam, aber ich meine, das ist ja schon gekommen halt. Ne? Und also die Grundansätze sind ja davon schon gut, aber es ist halt einfach so, es dauert, in meinen Augen dauert es halt einfach zu lange. Und so explizite Sachen, die sein müssen, wie gesagt, man dreht sich ja im Kreis halt, ne? Sei es, was die Clan-Geschichten angeht und so weiter. Das sind einfach so Sachen oder ein vernünftiges Chat-System halt, ne? Das spackt immer noch alles ab und so weiter halt. Dann sind die Chatfenster wieder leer, dann sind sie mal wieder da. Ne? Das sind alles so Sachen, dann kannst du Leute nicht einladen, dann findest du sie nicht. Das sind alles so Kleinigkeiten, aber die sind ultra nervig. Ne, und sowas muss, also finde ich, das muss funktionieren halt. Ne? Und wie gesagt, das mit den Teamgefechten gebe ich dir vollkommen recht halt. Das hätte auch viel früher sein müssen, aber ich finde es gut, dass sie es jetzt gemacht haben, um Gottes Willen. Ja, genau. Ich würde total gerne spielen, aber ich brauche ein Team. Hallo, herrenloser Skipper, sucht Team. Braucht da jemand zum Mitspielen? Weil es finde ich total schade, weil ein Spieler zum Beispiel, mit dem ich total gerne gezockt habe, der hat jetzt inzwischen dann halt auch ein richtig gutes Team gefunden und fährt halt nur noch mit denen rum. Also den Zeitaufwand, den der da auftreibt, den kriege ich halt leider nicht hin. Deswegen bin ich da leider außen vor. Und die anderen halt sind, wie gesagt, bei Rocket League. Und deswegen ist es halt echt schade, weil ich würde super, super gerne im 710 rumfahren, weil ich stelle mir das extrem spannend vor, weil ein gut laufendes, gewertetes Gefecht in der Solo-Queue hat ja auch oder zeigt ja im Ansatz, wie es funktionieren kann. Und das finde ich super sexy. Auf jeden Fall. Na klar, also ich sag mal, im Team ist das ja sowieso immer schöner halt, ne? Wenn du dich auf den anderen verlassen kannst und so weiter und jedes Schiff macht auch das, wofür es da ist, ne? Und dann ist das natürlich sowieso schon schön. Aber kommen wir vielleicht nochmal jetzt zum aktuellen Patch halt, was noch war, also von den Karten und Spielmodi ist ja eine neue Karte mit reingekommen, die Tränen der Wüste. Ja, also ich habe sie eigentlich gesagt noch nicht gefunden. Nee, ich auch noch nicht, interessanterweise. Bin noch nicht reingekommen und also hatte die letzten Tage mal ein paar Runden mal wieder gezockt gehabt und da war sie nicht mit drin. Dann haben sie auch ein paar Modis mal wieder geändert und was natürlich kam, ich denke mal, das werden alle gemerkt haben, dass man die Kapitänsfertigkeiten resetten konnte oder dass sie resettet wurden und man die neu vergeben konnte, so rum. Das Das hat mich übrigens ziemlich angenervt. Ich habe 5000 Schiffe umkonfigurieren müssen. Vor allem, das ist eigentlich ja gut. Habe ich jetzt so da gestanden und habe gedacht so, ah, scheiße, welchen Skill nimmst du denn jetzt, ne? Vorher war das so No-Brainer. Alles klar, 155 mm Kanonen, zack, ne? Und ab geht's. Und jetzt stehst du da und überlegst, was soll ich denn echt nehmen? Ging mir auch nicht an. Also wir waren da auch so ein bisschen im Diskutieren, ne? Was tut man da, was nimmt man da und so weiter. Und ja, es kommt immer drauf an, bei manchen Schiffen, dann kommt der Zweierskill, irgendwie eigentlich alles sinnlos, oder nimmst du doch das oder das halt, ne? Also es war schon, also man musste dann erstmal gucken, ja. Ich bin mir bis heute nicht ganz sicher. War ja ein Skill mit letzter Anstrengung zum Beispiel, der von 4 auf 2 runtergesetzt worden ist. Und als DD-Fahrer muss man im Prinzip jetzt zweimal 2 Punkte in den Zweier-Skill-Tree setzen. Zumindest bei meiner persönlichen Skillung. Das fand ich dann schon wieder ein bisschen nervig. Dann gerade mal eben online gucken, welcher das war. Also ich hatte auch letztens, hatte ich auch überlegt, dachte so, Mensch, eigentlich müsste ich so viele Punkte im Lot hier verballern. Ne, aber dann habe ich dann doch, bin ich dann in dem Baum doch geradeaus hochgegangen. Genau, das war das Torpedo-Bewaffnungskomponenten. Ja, aber das ist doch gutes Game Design. Also wenn du schon im Low-Tier so viele gute Sachen hast und dann musst du dir echt überlegen, willst du dann die eine knallige High-Tier-Sache haben oder mehrere eigentlich schon ganz gute Low-Tier-Sachen? Das ist gutes Game Design. Ja, Also aber diese moralische Entscheidung. dir fehlt aber auch High-Tier dann diesen einen Punkt dann wieder, ne? Ja, eben. Es muss wehtun, wenn es Das ist dieser allein. Tarnungsmeister, den ich dann gerne auch den DDs habe, halt. Das ist halt für einen DD ausschlaggebend, aber da fehlt wieder ein Punkt, ne? Da muss man sich entscheiden halt Wenn irgendwo. es perfekt aufginge, dann wäre schlechtes Game Design, weil dann hätte nämlich jeder die Sweet Spot Skillung und es Ja, gäbe keinen Unterschied. dann Das kannst du heißt, du wieder. bräuchtest das auch eigentlich gar nicht machen. Ja, im Prinzip ja. Ja, dann gab es ja noch, und zwar, heute kam ja noch mal ein kleines Mini-Update rein, was man ja auch gesehen hat, und zwar, das wollte ich jetzt ganz gerne noch kurz mit einwerfen, und zwar, was die Flaggen angeht, und zwar sind Flaggen reingekommen, und zwar von der Alpha, von der Beta und von der Closed Beta. So, da würden einige sagen, ja gut, was soll ich mit diesen Flaggen haben? Ich war doch Beta-Tester und dann habe ich da eine orangene Flagge, die bringt mir ja nichts. In der Form richtig. Allerdings, die Leute, die die Alpha mitgemacht haben, und das ist, finde ich, ist eine relativ interessante Sache, da bekommt der Kapitän 5% mehr Erfahrung und man bekommt auch generell 5% mehr Erfahrung. Und wenn man das so sieht, wenn man mit einem Schiff für 20 Gefechte fährt, hat man im Prinzip einmal Erfahrung für Nappes. Ne? Also die ist dann so mit drin. Also das finde ich ist eigentlich schon echt ein nettes Gimmick, was sie gemacht haben halt. Und dafür, dass man die Alpha gezockt hat, dass man, ich sag mal, dafür auch was hat, bis auf das Alpha-Schiff natürlich. Ja gut, das Alpha-Schiff war ja von Anfang an Richtig, dann genau. Und drin, das haben als sie. Belohnung. Genau, und das haben sie jetzt ja noch mit reingenommen mit den Flaggen. Also ich bin mal gespannt, wie da die öffentliche Reaktion auch drauf ist von den Leuten, die jetzt nicht in der Alpha waren. Ob gesagt wird, Mensch, freut mich, dass ihr es bekommen habt, oder ob dann sagt, jetzt werden die noch bevorzugt, kriegen noch mehr XP und die können ihre Crews schneller leveln und so weiter. Also bin ich mal gespannt, wie sich das in den nächsten Wochen entwickeln wird. Man weiß ja, wie manche Teile der Community dann doch drauf reagieren. Ach, alles doof. Vor allem, wenn der Deutsche nicht meckert, dann ist er tot. Ja, Ist doch so. genau so kann man es auch sagen, ja. Ja, die Reaktion ist ganz einfach. Es ist mittlerweile so toxisch geworden, wenn man etwas hat, was andere nicht haben. Also ich weiß aus der Erfahrung schon aus dem Forum bei uns, dass wirklich Leute neidisch sind auf diese blöde Flagge. Obwohl es nur 5% sind. Genau, das meinte ich damit halt, ne, dass man darauf neidisch Alter, bei ist. meinem Sparbuch, ich wäre froh, wenn ich 5% hätte. Ja, doch, Genau. doch, nehme ich auch. Ja, Ja, die. dann wurde ja noch was am Wirtschaftssystem wurde ja noch ein bisschen rumgeschraubt. Und zwar, dass sowieso einige Schiffe mehr XP bekommen und einige verringerte XP bekommen und erhöhte Creditquote einige. Ja, nicht viel, aber ein bisschen. Ne, Waren und aber dann. nur 3-4%, glaube ich, immer noch. Ja, nee, es ging. Also es ging bis zu 5-6% hoch, dann erhöhte Kreditquote, also die Storosche Woi war plus 10%, die Derzki plus 10%, Ichjaslav plus 10%. Also das waren teilweise schon, ja, ich sag mal, wenn man eine gute Runde hinkriegt oder hinlegt, macht sich das schon bemerkbar. Immer so Ja. diese kleinen Schiffe halten, da bist du relativ schnell drüber hinweg. Ja, das Genau, stimmt schon. genau. Genau, also da kommt man dann schon, ja, ich sag mal, gut, 5% sind 5%, wenn man dann vielleicht noch eine Flagge drauf hat, dass man noch ein bisschen mehr XP bekommt halt. Dann noch mit Premium-Account, dann geht das alles schon relativ zügig im Low-Tier, das stimmt schon. Ja, fällt euch noch irgendwas Signifikantes ein zum Patch 053? Wirklich, ne? Gut, dann kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar die russischen Kreuzer. Und ich werfe jetzt einfach mal den Begriff Radar in den Raum. Ja, eine ganz fiese Sache. Russisches Radar, was war das? Irgendwie, keine Ahnung, Wodka-Wellen, die da ausgestrahlt wurden. Nein, ich weiß natürlich, worauf Sie hinaus wollen. Wahrscheinlich irgendwie amerikanische Ausrüstung, die Sie über das Lend-Lease bekommen haben. Ich bin wahrscheinlich, und jetzt schreit einer so: Was? Der Olli, der Storyteller hat keine Ahnung. Die Russen hatten während des Zweiten Weltkriegs hochentwickeltes Feldradar oder was auch immer. Aber ich kann es irgendwie gerade nicht glauben. Also das würde ich gerne mal irgendwo sehen. Ich kann mir nur vorstellen, dass sie sagen, na ja, wenn die Amerikaner haben, dann haben es ja die Russen auch wegen Lend-Lease. Von außen ist das ein russisches Spiel, also weißrussisch. Und ja. Genau daher weht der Wind. Die Community schreit schon, ja, typisch, Russen, die sind mal wieder besser als alle anderen. Oh, guck mal, die Amerikaner bekommen es auch, warum die Deutschen nicht? Bam. Ja gut, sagen wir es mal so, die Deutschen hatten jetzt nicht das allerbeste Radar, zumindest in den ersten Kriegsjahren. Ich erinnere mich an eine Passage, wo die Bismarck losgefahren ist zu ihrer Weserübung, die hat sie ja bekanntlich nicht überstanden. Und nach dem ersten Schusswechsel mit der Hood und ich glaube der Prince of Wales war es ja, ne, hatte sich schon das Zielradar verabschiedet, das kurzfristig vorher noch eingebaut wurde. Das war im Mai 1941. Das heißt, im praktisch dritten Kriegsjahr hatte man immer noch ein sehr unzureichendes Radar auf deutscher Seite verbaut. Das heißt, wir waren nicht die allerbesten in dieser Hinsicht, aber immerhin hatten wir es. Und die Amerikaner waren da schon am weitesten. Das ist okay, aber warum die Russen? Na, weil es die Russen sind. Also für mich gibt es da auch keine Erklärung für, warum die russischen Kreuzer jetzt als erstes das Radar bekommen. Ich meine, die Amerikaner bekommen es im gleichen Patch wahrscheinlich, so wie es aussieht. Aber ich meine, die unterscheiden sich ja auch ein bisschen von den Daten her. Mal eben die Seite aufrufen. Also ich bin, ich Das hört sich am Anfang immer als alles ziemlich schlimm an. Das war bei überhaupt Wargaming-Spielen, Patches eigentlich immer so, dass man am Anfang ja doch ziemlich stark geschrien hat. Also ich gehe jetzt mal kurz zum Schwesternspiel rüber, sage ich mal, zu World of Tanks. Skandal. Ja, Skandal. Als damals die britischen TDs gekommen sind, da haben auch alle geschrien. Haben die auch Radar? Nein, aber total OP und ganz starke Panzerung, nur mit Premium-Munition, knackbar und so weiter. Und im Endeffekt, als jeder erstmal wusste, wie die Dinger zu fahren sind mit den ganzen Weakspots, ging das auch alles. Jetzt, wenn wir uns zu World of Warships da mal rüberkommen mit den russischen Zerstörern, da haben auch alle geschrien, um Gottes Willen, guck dir die Daten auf dem Papier an von den Kisten, die sind ja absolut OP. Ne? Und im Endeffekt, wenn du die Kisten spielst, ich meine, natürlich in ihrer Spielweise sind sie stark, na klar, aber ich sag mal, Wertarbeit sieht anders aus. Also die hustest du nur an, das ist Ruder oder Motor am Arsch. Ne? Und ich sag mal, wenn man neu mit der Reihe anfängt, ist das nicht ganz so einfach halt. Ne? Und wenn jetzt auch Leute vielleicht ohne Premium spielen etc. oder ihren Captain dann mit rübernehmen und den, ja, ich sag mal, dann nicht für Gold umskillen halt, ne, sondern langsam, dass die Fertigkeiten erst noch nicht da sind und so weiter, dann ist das schon kein Zuckerschlecken. Ne? Also die sind bis Stufe 5 halt relativ wendig noch, nachher die 6er, die Ognevoy ist halt, ja, ein halber Bananenkutter, hätte ich fast gesagt. Also der ist relativ träge in der Wendigkeit halt, ne, und die Torpedos haben relativ kurze Reichweiten. Also ich will damit eigentlich nur sagen, halt, das las ich am Anfang schlimmer, als es ist. Olli, du wirst dich erinnern, als wir in Chatham das Interview geführt haben, da sagt er auch, ja, sie sind vielleicht ein bisschen OP, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die russischen Zerstörer, finde ich, nicht OP. Ne? Und jetzt einfach mal abwarten, was mit den Kreuzern passiert halt, ne? Ob das jetzt wirklich alles so krass ist, wie es im ersten Moment sich anhört. Also wenn ich ganz viele Ausrufezeichen hinter meinem Facebook-Post schreibe, dann stimmt das schon, was ich dass die OP sind. Genau. Plus 1,11, ja. Ja. Ja, genau. Genau, man darf ja nicht vergessen, das Radarsystem kommt ja erst ab Stufe 8. Da wird es erst interessant. Da sind die Reichweiten dann aber auch nicht mehr ganz so unterschiedlich. Die New Orleans zum Beispiel, die bekommt ein Radar, was bis zu 9 Kilometer wirkt. Wobei ich da wieder komisch finde, der Stufe 8 Kreuzer der Russen hat 9,9 Kilometer Reichweite. Aber dafür eine kürzere Laufzeit. Der Russe liegt bei 20 Sekunden und der Amerikaner liegt bei 30 Sekunden. So unterscheiden die sich bis Stufe 10. Also für die unteren Tierstufen gar nicht relevantes Radar. Wobei ich auch nicht weiß, ob das bei den Schiffen halt auf Stufe 10 überhaupt noch eine Rolle spielt, weil die gehen sowieso alle auch. Ja gut, ich sag mal, gegen Zerstörer, die im Nebel herumdüsen, ist das schon eine schöne Sache. Und ich finde es grundsätzlich auch gut, weil ich finde, Zerstörer sind zwar bei weitem nicht mehr so stark, wie sie mal waren, aber es gibt halt doch immer wieder Situationen, wo sie wirklich einfach auch sehr den Spielfluss halt einfach behindern. Und, das sagst du jetzt mehr als Zerstörerfahrer. Ja, ihr dreckigen kleinen Zerstörerfahrer. Ich als Schlachtschiffkapitän hasse euch. Ja, aber was bringt es mir dann, wenn ich gar nicht mehr an dich rankomme, wenn ich dann bei 11,7 Kilometer schon aufgehe? Ja, ich darf dann mal hier das Alien aus Independence Day zitieren. Sterben! Genau so ist es. Fact. Ja. Aber Nossi hat schon recht, man muss einfach abwarten, was jetzt passiert, wenn das Radar eingeführt wird. Und ich denke mal, der Aufschrei wird größer sein als nachher die Auswirkung. Genau, also ich einfach mal locker bleiben. Also ich bin da eigentlich immer kein Freund von vorher schon zu schreien, sondern ich gucke mir das eigentlich erstmal an und mal sehen, was überhaupt passiert. Und wenn es dann scheiße ist, dann schimpfe ich auch, na klar. Ne? Aber vorher erstmal, wir haben früher mal gesagt, Alter, jetzt atme doch mal locker durch die Hose. Ne? Bleib mal ruhig. Erstmal gucken und ich denke mal, ja, warten wir einfach mal ab, was genau passiert. Wer weiß, ob es überhaupt so schon genau final ist, auch von den Daten her und so weiter, und wie sich es nachher alles auswirkt. Ich meine, die werden sich ja schon irgendwas dabei gedacht haben. Hoffentlich. Punkt. Die wollen halt der weltweiten Community das Spiel, den Spaß am Spiel versauen. Genau, und das wollen sie ja eben nicht. Ne? Das ist ja, doch, das wollen sie. Den Zerstörerfahrern wollen die das spielen. Genauso wie ich der weltweiten Community die japanischen Carrier versaut habe, weil ich Spaß dran hatte. Ja, genau, du warst ja, genau, stimmt ja, genau, du warst ja eigentlich schuld, dass Wargaming sein ganzes Spiel umgeschmissen hat. Total. Ne, weil du, ich glaube, was war das, irgendwie auf Facebook eine Kolumne geschrieben hattest oder auf, Ja, auf nee, oder bei buff.de. BAFT eine Kolumne geschrieben hattest und Wargaming sein ganzes Spiel geändert hat, genau. So sieht's mal aus. Ja. Der Olli war schuld. Damit darfst du raten, wer an dem Radar die Schuld trägt. Ja? Ja, genau. Ich sag mal so Gesegnet sind die kleinen knickknack. Geister, ich schmeiß mich weg. Ja. Ja, gut, dann kommen wir mal weg von den russischen Kreuzern, weil viel bleibt ja drüber noch nicht zu sagen, denke ich mal. Bin auf jeden Fall gespannt. Bin Richtig, gespannt. genau. Die werden Man kommen. ist ja nicht so, weil ich deutscher Spieler bin, darf ich die nicht spielen. Ich kann mir ja auch dieselben Vorteile dann zunutze machen. Richtig, man kann sie sich mal angucken, mal sehen, wie sie überhaupt sind halt. Und nachher werden wir einfach mal sehen. Ich meine, bei den Deutschen haben auch alle gesagt, ne, dies, das, jenes halt. Und nachher, einige Schiffe sind gut, andere sind wieder ganz schlecht. Karlsruhe, hust, hust. York. Und, ne, Karlsruhe ist ein tolles Schiff. also man hat, im Endeffekt hast du ja überall, du hast tolle Schiffe, schlechte Schiffe halt. Und da muss man mal gucken halt, die einigen schwören drauf, die anderen hassen sie. Gut, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Und zwar, ja, World of Warships überhaupt in der Ausrichtung 2016. Und da sind, was ich sehr interessant fand, und das ist eigentlich ein Punkt, der steht jetzt hier gerade in der Mitte, aber den greife ich mal gerade vorweg, weil dieses Schreckgespenst geistert eigentlich seitdem World of Warships angekündigt wurde, wird es U-Boote geben. Und jetzt kam endlich mal wirklich eine richtig offizielle Aussage: Nein, nie und nimmer. Also es wird keine U-Boote geben. Und das, ich finde es gut, weil ich, ja, ich wüsste nicht, ich hätte nicht gewusst, wie sie sie vernünftig hätten einbauen sollen. Weil das wäre, glaube ich, extremst schwer gewesen, weil sie hätten langsam sein müssen und sie hätten dann aus dem Versteckten hätten sie vielleicht einmal schießen können, was der Geier war. Also ich wüsste nicht, wie sie es hätten machen sollen. Wenn irgendwer ganz tolle Ideen hat, darf er das natürlich gerne aussprechen oder Ganz uns. einfach, das wäre an die IP gebunden. Nur deutsche Spieler hätten die spielen dürfen, dann hätten die ganzen russischen und polnischen Skillers mal zeigen können, was sie drauf haben. Ha? Eieieiei. Genau, und die ganze Zeit läuft U96. Ja, genau. Ja, der musste jetzt auch sein. Nein, nein, also grundsätzlich bin ich vollkommen deiner Meinung. Das hätte das Spiel durcheinander gebracht. Ich war von Anfang an nicht dafür, fand die Idee halt merkwürdig. Und ich will hier Seeschlachten machen und nicht irgendwie von einem komischen getauchten U-Boot irgendwo mal versenkt werden. Ne? Richtig, genau. Das funktioniert irgendwo nicht. Wenn ich U-Boote fahren will, dann spiele ich Silent Hunter und Punkt. Oh, habe ich zwischendurch jetzt mal auch mal so. Aber die Grafik von Teil 5 selbst, von Teil 5 ist schon nicht mehr so. Das ist der Bringer und natürlich, egal, anderes Thema. Genau. Ja, also wie gesagt, U-Boote, man kann jetzt also dem wirklich mal einen Riegel vorschieben, kommen zu 100% nicht. Das ist die offizielle Aussage, die auch wirklich so getätigt worden ist von Wargaming. Damit ist, denke ich mal, der Schleier dann auch mal, oder können wir das Buch drüberlegen oder das Tuch drüberlegen. So, dann kommen ja deutsche Schlachtschiffe. Wurden eigentlich ja, das ist ja das Witzige dabei, letztes Jahr zur Gamescom, wo ich ja gewesen bin, bin ich ja schon die Bismarck gefahren. Und hat mich gefreut, deutsche Schlachtschiffe, die kommen ja jetzt irgendwann. Dann kam ja halt der Kreuzerbaum, wie wir alle wissen. Und seitdem ist ja von den Deutschen her nicht so wirklich viel passiert. Ne? Wir haben ja Die haben eigentlich. es ja auf Frühjahr verschoben eigentlich, ne? Ja, Also jetzt. nee, die haben es ja schon nicht auf Frühjahr, auf August. Sie sind zur Ich Gamescom. weiß, ich sagte aber zwischenzeitlich, haben Sie gesagt, erste Quartal Ja, 2016. genau, das kam Jetzt ja, auf einmal? dann muss ich meine Lanze für Wargaming brechen. Also Wargaming hat immer gesagt, es kommt im Frühjahr ein neuer Baum. Es gab immer mal wieder widersprüchliche Aussagen, ja, das können ja nur die deutschen Schlachtschiffe sein, aber so hundertprozentig hat Wargaming das nie bestätigt, dass der deutsche Schlachtschiffbaum im Frühjahr kommt. Die haben immer nur gesagt, es kommt ein neuer Baum im Frühjahr, im ersten Quartal. Da haben wir uns die Tage auch noch genüsslich in der Facebook-Gruppe drüber unterhalten. Also es ist wirklich definitiv so, wir haben das auch noch anhand Foren-Postings mal versucht nachzuvollziehen, dass immer nur gesagt wurde, wir wollen einen neuen Baum einfügen. Ja, man hat es wahrscheinlich dann irgendwie auf die deutschen Schlachtschiffe, gerade weil ja halt auch schon die Bismarck und natürlich die Tirpitz, ganz klar als Premiumschiff, aber weil die Bismarck ja auch fertig gemodelt ist und dann kamen ja sowieso schon die ganzen Gerüchte auf und so weiter, wer was wie wo kann es werden und so und Daran hat BAFT Schuld. ja, genau, daran hat auch BAFT Schuld. Nein, nein, nein. Also offizielles Announcement ist jetzt auf jeden Fall, dass sie zur Gamescom terminiert sind. Also da sollen sie dann wohl kommen. Ist natürlich PR-technisch, selbst wenn die Dinger im Mai schon fertig sind, natürlich ein Riesenaufhänger, wenn man zur Gamescom ein richtiges Schlachtschiff-Event macht. Wie Ja. letztes Jahr mit Vielleicht der bringen sie Tirpitz. auch ein deutsches Schlachtschiff als Ausstellungsdings in die Hallen, so wie die Panzer, weißt du? Genau, die Tierpits dann in Originalgröße Nee. außerhalb der Halle. Ins Eugen wird gehoben hier aus dem Bikini-Atoll und dann ausgestellt. Genau, und dann wurden ja schon drei Schiffe eigentlich benannt. Die Schiffe Nassau, Kaiser und Großdeutschland. Und Nee. Großdeutschland. Also Nassau und Kaiser habe ich ja gesagt. Den Rest wollen wir gleich diskutieren. Erzähl mal weiter. Genau, also dann Großdeutschland kommt halt noch und letzteres soll wohl Tier 10 werden. Also soll bestätigt ist halt H41. Der Name Großdeutschland ist halt vollkommen fehl, ne? Ja, ist das denn offiziell, dass das die, dass das Ding wirklich Großdeutschland heißt? Ja, das wurde im Video selber gesagt. Das soll Großdeutschland Okay, sein. also Ja, ich ich habe das kenne es Video nicht nämlich, sehen, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. ich kenne es auch nur als Gerücht mit der Großdeutschland. Deswegen, ich war mir auch nicht so hundertprozentig sicher. Aber wenn du sagst, es ist offiziell, dann okay. Es ist Sagen die wir es mal Frage. so, man kann solche Sachen auch noch bis zum August ändern, wenn man Richtig, merkt, dass genau. dagegen war. Also ich weiß auch zum Beispiel, dass natürlich für die japanische Flotte am Anfang auch die japanische Marine Kriegsflagge da gedacht war, ne? Also der Sonnenaufgang, ne? Und dann hat man gemerkt, ups, da gibt es noch ein paar asiatische Länder, die finden das gar nicht so lustig. Und dann hat man doch dann die japanische Nationalflagge genommen, was inhaltlich falsch ist. Und die japanische Marine benutzt ja heute noch diese Flagge. Also von daher, es ist ja nichts Illegales in dem Sinne. Aber dennoch hat man sich dann dagegen entschieden. Also ich könnte mir vorstellen, dass man auch, wenn man sich tatsächlich mal zwischendurch zu diesem Namen offiziell committed hat, davon nochmal abweicht. Ja, weil der Name historisch auch vollkommen verkehrt ist. Ne? Das ist einfach nur ein Vorschlag gewesen zur Kriegszeit, H41 halt Großdeutschland zu nennen. Ja, lassen wir uns mal überraschen. Das überrascht. Ich meine, gut, es gab ja auch die Deutschland, wurde halt nur umbenannt, weil man Deutschland ungern hätte im Atlantik versinken sehen. Ne? Naja, gut, man kann es ja beim Namen nennen. Hitler wollte es nicht, ne? Nee, es ist auch vernünftig. Ich meine, die Amerikaner wären auch blöd gewesen, wenn sie irgendwie eins ihrer Schiffe einfach mal America oder United States oder sowas genannt hätten. Dann erstmal wäre es ein bisschen komisch gekommen. USS, USS oder so. Aber nein, nein, das ist das auch die Engländer haben, glaube ich, kein Schiff namens Britain gehabt oder weil Britain is sinking oder Britain downed oder sowas, das wäre uncool. Ja, natürlich Amerika nach Explosion im Atlantik versunken, halt. Das ist ja, naja, ne, das ist, Ja. ich meine, ist ja klar, PR-technisch ist ja sowas oder propagandamäßig wäre es ein absolutes No-Go gewesen. Also, dann gebe ich dir schon völlig recht, ja. Ja, also bei dem Namen glaube ich auch, wenn da genug Aufstand in der Community ist, dass Wargaming da vielleicht noch einlenkt. Definitiv ist halt, dass T10 die H41-Klasse ist, ne? So aus der H-Klasse die H41. Können wir mal darüber diskutieren, ob das Sinn ergibt und ob das cool ist oder nicht? Den Namen oder die H41? Ja, H41, den Namen haben wir schon weitlich diskutiert. Also die H44 würde ich sagen, ist ein bisschen arg groß, ne? Weil Borgheim auch gesagt hat, größer als Yamato und auch mehr Leistung als Schlachtschiff als die Yamato wird es nicht geben. Und da kommt die H44 auf jeden Fall drüber. Ja, die war ja auch wirklich, die war ja sowas von, also die anderen waren Papiertiger, aber das war ja nur ein Luftschloss, Das so ein ist Schiff zu bauen. Größenwahnsinn, absoluter Größenwahnsinn war das, ja. Wäre nicht mal im Ansatz wirtschaftlich gewesen. Nee, da gab es auch keinen Hafen für, wo das Ding hätte einlaufen können. Geschweige denn eine Werft, wo es hätte gebaut werden können. Ja, also von daher, ich finde diese Entscheidung gegen die H44 auch vollkommen richtig. Ja, aber propagandamäßig, sage ich mal, sowas anzukündigen oder zu sagen, halt, ne, wir machen das und das oder in Planung halt, ich meine, alleine das wirkt, der hat ja teilweise auch schon eine Außenwirkung halt. Die Deutschen wollen das und das bauen halt. Ne? Man weiß ja, wie sich sowas dann, ne, stille Post. Gut, die Japaner waren ja auch nicht anders. Ne? Die Japaner haben ja auch dem Grundgerüst der Yamato auch einen Flugzeugträger gebaut. Auch einen Riesenkutter. Ich denke mal, Ja. das hat viel mit Propaganda und auch Abschreckung zu Ja, tun. natürlich, das macht ja auch Eindruck halt, ne? Wenn du weißt, Alter, jetzt haben die da dieses Riesending und so weiter, hoffentlich, ne? Und dann, wer weiß, was da noch kommt und so weiter. Oh, jetzt greifen sie uns an und das ist, na klar, das ist ja kommt alles psychologische Kriegsführung. Ja, du verleitest vor allem dann auch deine Gegner dann eventuell zu strategischen Fehlentscheidungen, ne? Also in dem vom wirtschaftlichen Sinne, dass wir versuchen, Konter dagegen zu bauen oder was auch immer, ne? Übrigens ein schönes Beispiel, wie das auf deutscher Seite auch mal tatsächlich gemacht wurde. Und zwar hatte man die Messerschmitt 209, also nicht 109, sondern 209 angekündigt. Und hatte da eigentlich eine Rennmaschine sozusagen gebaut, die niemals als Kampfflieger gedacht war. Und die hat halt damals trotzdem einen absoluten Geschwindigkeitsrekord aufgestellt für den Moment und war damit erheblich schneller als die komplette Konkurrenz, ne? Und das hat natürlich dann für eine kleine Schockwirkung gesorgt bei den Alliierten. Allerdings muss man immer vorsichtig sein, weil wenn man sowas macht, dann verleitet das den Gegner vielleicht dann noch auch ebenso schnelle Flugzeuge zu produzieren, statt in Schockstarre zu verhaften. Ja, und dann geht die Sache mal ganz ordentlich nach hinten los. Ja, Konkurrenz belebt das Geschäft, ne? Genau, so ist es. Also von daher, ich glaube, bei der 44, da hat keiner ja wirklich dran geglaubt. Selbst die Alliierten haben sich da nur im Kopf gekratzt und gesagt, what the fuck? Ja, genau, das wollen wir erstmal sehen. Ja, Ja, dann, ja, ganz kurz noch eben, na also klar. spieletechnisch ist die H41 den anderen T10 aber unterlegen, ne? Das müssen wir auch mal festhalten. Es ist also nicht so, wenn die deutschen Schlachtschiffe jetzt kommen, dass die Deutschen halt wieder die besten Schiffe haben. Nein, nein, das glaube ich auch nicht. Also, wer das glaubt, der ist so ein bisschen, keine Ahnung, irgendwelchen Pseudopropaganda verfallen. Also, die H41 hat auf jeden Fall eklatante Nachteile, gerade was die Panzerung halt angeht, ne? Ich sehe, die deutschen Schiffe waren ja auch, das habe ich glaube ich schon mal in einem anderen Klabautercast gesagt, nie als Schlachtschiffe im originären Sinne gedacht, die halt losziehen und Kämpfe gegen andere Schlachtschiffe ausfechten. Nee, die waren als überdimensionale Handelsstörer angelegt. Ob das sinnvoll war und sie der Rolle auch jemals gerecht werden konnten, sei dahingestellt, ne? Aber es ist halt nicht ihre Aufgabe gewesen, gegen irgendwelche britischen oder amerikanischen Schlachtschiffe anzukämpfen. Nee, dafür war die Royal Navy auch zu überlegen letztendlich. Genau. Aber allein, dass die Tirpitz halt in Norwegen vor Anker gelegen hat und da die Geleitzüge bedroht hat, war ja schon Grund genug dafür, dass die Geleitzüge teilweise abgesagt wurden, ne? Ja, PQ-17 ist ja ein schönes Beispiel, ne? Ja, ist ja schon mit der bekannteste halt. Ja, da hatte man ja ziemlich die Hosen voll, was so die britische Admiralität angeht. Das ist übrigens auch ein schönes Naval Blunder. Ist zwar nicht heute ein Thema, aber kann ich auch gerne durchaus mal einem anderen Tag dann mal behandeln. Gut, dann Wir kommen wir haben mal. den Lossi abgequält, genau. Nee, ich bin nur gerade am Gucken halt. Wir haben ja noch, was noch mit drin war in der Übersicht für 2016, sind noch die neuen Forschungszweige, die kommen. Dass außer den deutschen Schlachtschiffen, und du hattest es eben ja eigentlich schon angesprochen gehabt, halt mit dem Baum, der im Frühjahr kommen soll, mit dem russischen Kreuzerbaum. Also Und. gerüchtemäßig sollen dieses Jahr 4 Bäume kommen. Also das, was wir immer so aufschnappen, auch wenn wir durch die Foren so stöbern, da hätten wir ja den russischen Kreuzerbaum. Wir hätten die Royal Navy Kreuzer halt. Wir haben die deutschen Schlachtschiffe und dann wird noch ein Baum überbleiben, über den es noch gar keine Informationen gibt. Ja, es geht halt und Australien soll ja wohl auch in der Vermutung irgendwo sein. Oder ich weiß nicht genau, da sind die mit Großbritannien werden die wohl nicht zusammenfahren unter einer Flagge, denke ich mal. Dann hauen sich nur auf die Mütze. Also ich muss mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen. Ich meine gelesen zu haben, dass diese Aussage von England bis nach Australien ein Übersetzungsfehler gewesen ist, dass das gar nicht so gemeint war, dass Australien eventuell als Schiffszweig reinkommen könnte, sondern einfach nur so einmal quer um den Erdball gezogen. Okay, das kann natürlich hinkommen, dass es davon dann abgeleitet ist, ja. Dass einfach ein Übersetzungsfehler war, ja. Weil ich wüsste persönlich jetzt nicht, was Australien so großartig an Schiffe gehabt hat. So aus dem Stegreif fällt mir nicht eins ein. Nee, nicht Puh. wirklich. Hard to say. Ja, also mir persönlich, wenn ich mal so ein bisschen spinnen darf, wird so ein europäischer Baum viel mehr zusagen. Ja, die italienische Roma zum Beispiel oder die Richelieu. Das sind alles so Schiffe, die man im europäischen Baum zusammenfassen könnte. Oh, die italienische Flotte, also die habe ich ja so ein Auge drauf geworfen. Auch die hatten erst sehr spät Radar, um wieder mal so einen kleinen Bogen oder eine Klammer, Klammer, aber die Schiffe an sich waren halt einfach sehr schön und die waren, was die artilleristische anging und von den Grundanlagen auch sehr gut. Nur die Panzerung war bescheiden. Da hatte man sich auf was eingelassen, was nicht so funktioniert. Ich glaube, wir hatten es in einer der letzten Clubwatercasts schon mal. Ja, wo das eigentlich nach hinten losging mit dem Torpedo-Abfang-Gedönse, Genau. was sie da eingebaut haben und dadurch ihr ganzes Schiff gesprengt haben. Oder hätten, Richtig. das war genau der Schuss ging nach hinten los. So, dann ja, nächster Punkt eigentlich. Panzerungen werden sichtbar. Ja, in-game. Richtig, Wie genau. kann ich mir das eigentlich exakt vorstellen? Kannst über einen Reiter dann aktivieren in dem Schiff, was du gerade im Hafen siehst. Und dann aktivierst du irgendeinen Reiter und dann kannst du die komplette Panzerung des Schiffes sehen. Das Okay, Grund, das. also während des kompletten Spiels? Nein, nein, nein, nein, nein, nur im Hafen. Ja, das finde ich vollkommen okay, muss ich sagen, ganz ehrlich. Die Leute sollen ja auch was lernen, warum nicht? Genau, also man kann sich im Prinzip, sage ich mal, vor dem Gefecht darauf vorbereiten, was heißt vorbereiten, aber sich überhaupt mal sich sein eigenes Schiff mal angucken und sehen, okay, wo sind vielleicht auch meine Panzerungsstärken und so weiter. Also das finde ich schon gar nicht so verkehrt. Aber im Endeffekt, was bringt dir das im Spiel selber? Ich finde Meine, es es gibt einfach ja ein jetzt. nettes Gimmick, muss ich sagen. Also, weil's, und vor allem, ja, du siehst dann auch überhaupt mal, ist mein Schiff überhaupt gepanzert, ist es nicht gepanzert und so weiter. Habe ich vielleicht, ich meine, man hat ja, so viele Bäume haben wir ja noch nicht. Und gerade im, ich sag mal jetzt, Bereich, keine Ahnung, 3 bis 6 gehen wir oder 2 bis 6, da kommst du überall relativ fix hin. Das heißt, du triffst ja auch immer wieder auf die gleichen Gegner. Und dann geht es ja auch los, dass du siehst, okay, der hat Panzerung, der hat keine Panzerung und so weiter. Das kann ich mir da alles mal angucken. Wo kann ich dann daraus auch gesehen mit AP drauf schießen, wo vielleicht auch nur mit HE? Also das finde ich schon interessant, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind aber auch Erfahrungswerte. Der Olli wird mir das bestätigen, wenn man einen deutschen Kreuzer sieht, das ist das Erste, worauf man zielt. Weil Natürlich ist. die platzen immer so schön. Ja, da hast du aber gerade einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Das sind Erfahrungswerte. Genau. So, Genau. was machst du, wenn du jetzt keine Erfahrung hast? Ich meine, die wollen ja nicht von den Spielern leben, die sie schon haben, sondern die wollen ja neue Spieler kriegen halt. Und ich finde das für Neueinsteiger, finde ich das schon, wie gesagt, unwahrscheinlich interessant, dass man sich das auch angucken kann, die sich dann damit auch beschäftigen und so weiter. Nee, also, wie gesagt, ich finde den Punkt gut, dass du mit reinnimmst. Super. Ja, finde ich auch. Also die neuen Leute halt auch ein bisschen mit anlernen und bilden. Wobei ich mir das immer schwer vorstellen kann, wenn jemand dann mit einem Schlachtschiff unterwegs ist und dann genau auf einen Teil halt zielen will, bei einem Kreuzer, der 10, 15, 20 Kilometer entfernt ist halt, ne? Gebe ich dir, nein, da gebe ich dir natürlich völlig recht, das stimmt. Aber wie gesagt, allein zu sagen, okay, der ist groß gepanzert, der ist dick gepanzert, der ist wenig dick gepanzert und so weiter, halt, um zu sehen, wie gesagt, wo schieße ich mit HE, wo schieße ich mit AP drauf? Nee, oder PB halt. Nee, finde ich, wie gesagt, ich finde es okay. Völlig in Ordnung, dass sie es mit reingenommen haben. Also ich finde es auch gut, ich freue mich drauf. Ich habe halt bisher keine Verwendung dafür gehabt, weil ich das über eine externe Seite mir immer angeguckt habe. Ja, mache ich auch. Ich habe ja die Game Models Seite halt Genau, und ja. da kann man es natürlich auch sehen, aber wer da halt jetzt nichts ausgeben möchte oder so weiter. Game Models Seite kann ich übrigens auch nur jedem empfehlen halt, also wer sich für Panzerungsdicken sowohl von World of Warships oder auch World of Tanks interessiert. Es ist nicht alles freigegeben, muss man sagen. Ich glaube, bis Tier 5 kann man, glaube ich, so sehen. Ab Tier 6 oder Tier 7 musste man bezahlen, aber es ist ein einmaliger Betrag von, ich glaube, man kann losgehen ab 2 € so ungefähr. Und dann kriegt man das freigeschaltet. Ich packe das unten mal in die Verlinkung vom Video mit rein. Wer sich dafür interessiert, kann da mal schauen. Ist Finde ich auch eine interessant, weil super halt auch die Sache. Module da angezeigt werden. Man kann sich Zitadelle angucken, wo sind die Munitionsbunker. Glaube, der Junge wird auch nicht arbeitslos durch diese Einführung der 3D-Dings, weil er hat ja immer Modelle auch mit dabei, wie wir vorhin schon sagten. Die sind noch gar nicht offiziell im Spiel, ne? Finde ich sehr Ja. interessant. Ja. Ja, dann gibt es noch einen Punkt, die Flugzeugträger, um mal den letzten Punkt für. I. Ja, da wird ja wohl auch der Forschungsbaum überarbeitet und es soll ja wohl so sein, dass die komplette Düsengeschichte komplett rausfliegen soll. Boah. Um wieder näher am realen Vorbild zu sein. Finde ich jetzt auch nicht so schlecht, muss ich sagen. Also, Ja, man muss halt manch. gucken, wie sich's entwickelt halt. Und das ist einfach halt, wie gesagt, am Anfang, das liest sich immer auf Papier alles schlimm, aber erstmal gucken, was überhaupt passiert. Das sind ja alles erstmal nur Andeutungen, was passieren könnte. Man darf ja auch nicht, ja, Olli, mach du mal. Nee, nee, du zuerst. Man darf ja auch nicht vergessen, dass an den Flugzeugen selber ja schon geschraubt worden ist. Bomber, der seine Bomben abgeworfen hat, ist ja auf dem Rückflug jetzt auch schon schneller. Das heißt also, ich brauche nicht unbedingt ein Düsenflugzeug, um schneller über die Karte hin und her zu fliegen. Das sind alles so Dinge, die jetzt angepasst werden. Natürlich, die Flugzeugträger, Leute, die schreien natürlich als allererstes jetzt auf. Ach, welch Wunder, oh Wunder. Ja, dann sollen sie nicht Nein. ganz hinten rumeiern, sondern mal ein bisschen mitfahren. Dann haben die Flugzeuge auch nicht so einen weiten Weg. Dann musst du aber den Kreuzern wieder sagen, die sollen die Flugzeugträger beschützen halt, Ja, ne? das ist ja alles so ein, ne, das ist so ein Rattenschwanz, ne? Es geht immer Und die wieder um. Zerstörer sollen die Schlachtschiffe mit beschützen, ne? Ach Und Quatsch, nicht immer die Unsinn. Flugzeugträger jagen. Jeder mit voller Geschwindigkeit auf den Feind zu, immer schön einzeln rein und sich wegknallen lassen. In Das voller ist die große Breitseite. Kunst. Ja, Ja, klar. und dann Loops in den Chat schreiben. Genau, fucking Noob Team. Ja. Learn to Letards. play, please deinstall. Ja, genau. Play Tetris. Ja, genau. Ja, Olli, du Aber ich hattest eben denke. noch was, oder? Achso, oder Jörg erstmal. Nee, mach mal Olli. Nee, also ich muss mal dazu sagen, ich habe jetzt echt ganz wenig bis gar keinen CV mehr seit Monaten gespielt. Von daher ist meine Aussage da auch mit höchster Vorsicht zu genießen. Wenn ich da sage, ist kein Problem. Ich habe da echt wenig Erfahrung. Mich reizt das Thema momentan auch gar nicht. Also ich fahre am liebsten Schlachtschiffe oder Kreuzer, ganz selten Zerstörer nur für meine Missions und bin echt ziemlich happy damit. Ich glaube, damit gehöre ich zu den 60, 70% der Warships-Spielern. Ja, im Endeffekt sage ich mal so, wie jeder gerade Bock drauf hat. Also bei mir ist so halt, also Träger überhaupt nicht. Also das reizt mich gerade aber auch wirklich gar nicht mehr. Und ansonsten ja, Kreuzer ganz gerne. Natürlich Zerstörer, also schön bisschen behender. Ansonsten Schlachtschiffe auch wenig. Also ich brauche doch immer schon ein bisschen Bewegung drin. Ja, dann wären wir bei den Punkten, die wir hatten für 2016 eigentlich auch durch. Ja, nächster Punkt. Hatte sich Jörg gewünscht. Und zwar die Kamikaze R, die man ja erspielen konnte. Als Schiff der Woche, oder war das, oder? Genau, genau, Das war genau. Schiff der Woche, ja. Ja, da, da, da, Schiff der Woche. Ja, stimmt, du wolltest ja was singen. Richtig, ich hab's vergessen. Oh nein. Hey, den nächsten Podcast trage ich in Musical-Form vor. Ist das okay? Ja, kannst du machen. Ich Da mute dich in der würde ich Zeit. sogar Geld für bezahlen, Biete jetzt schon mal 20 Euro. Natürlich, immer gern. Okay, hau rein. Kitakami. Nein, nicht Kitakami, um Gottes Willen. Kitakami wurde wieder rausgenommen jetzt. Nee, was war denn einmal? Kamikaze R. Kamikaze, ich hab sie verwechselt Kamikaze sogar. R. Kamikaze Ja, so R. ein Minnekase-Klon im Prinzip. Der zweite schon. Haben sie doch alle wieder rumgeheult. Also auf gut deutsche Art. Ist gar nicht wie, fast genau wie eine Katze, alles doof. Ist ja im Prinzip das gleiche Schiff, ne? Also von den Daten her unterscheidet sich das nur ganz geringfügig. Aber zum Farmen ist es ein sehr schönes Schiff. Bringt sie ordentlich was ein? Ja, also ich kann nicht klagen. Bin ja sonst immer nur mit dem Robbenklatscher unterwegs, mit der Minnekase, um halt mein Geld zu verdienen. Aber mittlerweile muss ich sagen, entweder die Fujin oder halt die Kamikaze R. Also ich muss Wobei ja. das ja auch, war ja auch nicht schwer, die 260 Perlen da zusammenzukriegen, ne? Ja, man brauchte bloß ein bisschen Zeit, ja, das war es einfach. Mal ein bisschen Nee, Zeit. noch nicht mal das. Also, ich hab's ganz normal während der einfachen normalen Gefechte, die ich so gefahren bin, Dinger erledigt. Waren ja hauptsächlich Wochenaufgaben. Also was ich ziemlich gut finde, ist halt sowieso, da sie ja eigentlich ein Klon ist von der Minnekase. Ich meine, ich finde die Minnekase, die macht halt wirklich einen Heidenspaß. Ne? Also weil die ist wirklich toll. Ich meine, du hast aber auch mal ein paar Gefechte, da treffen die Torps gerade irgendwie überhaupt nichts. Ne? Aber ansonsten ist die ist fix, die hat einen guten Tarnwert, die Torpedos haben eine gute Geschwindigkeit. Also ich finde, sie hat so ein richtig schönes ja, Gesamtpaket, dass der Kahn einfach Spaß macht. Ja, richtig. Hat eine saubere Tarnung noch da drauf. Mit diesen Wellendingen. Ich finde doch, Wargaming hat dann einen klasse Wurf mitgemacht. Die haben ein super Event dahingelegt, aber keiner hat es irgendwie so gewürdigt, in meinen Augen. Man hat ein Schiff und einen Hafenstellplatz umsonst bekommen, letztendlich. Und das auf Stufe 5. Ja, Wargaming ist super gemein, sehe ich auch so. Ja, total. Wargaming macht überhaupt nichts für die Community. Echt überhaupt nichts. Null. Naja, es wurde ja am Anfang, wurde ja, da haben sie haben ja nochmal was geändert an dem Projekt. Da kannst du vielleicht ein bisschen mehr zu sagen, Jörg, weil ich habe das nur so ganz am Rande mitgekriegt. Mortality, mein YouTube-Kollege, der hat da noch ein Video drüber gemacht, wo er sich tierisch drüber aufgeregt hat, über die ursprüngliche, sag ich mal, über Zusammensetzung davon, also vom Projekt R, wie man die Perlen kriegen konnte. Das wurde ja nochmal geändert im Anschluss. Ja, das Problem war ganz einfach, das Event lief im asiatischen Raum schon und da bekam jeder, der eine gewisse Anzahl an Perlen gesammelt hatte, automatisch die Kamikaze R. Und bei uns in Deutschland ist es erst so gewesen, oder in Europa ist es erst so gewesen, dass nur 2000 Leute, die eine gewisse Anzahl an Perlen gesammelt haben, in so eine Auslosung reingekommen sind. Das wäre es dann gewesen. Vielleicht Und dann spielen im kam. asiatischen Raum nur 2000 Leute World of Warships, dann wäre es wieder fair. Ja, das kann man sehen, wie man will, ne? Nein, also finde ich auch grundsätzlich doof. Aber das liegt halt an der Struktur von Wargaming, was das angeht, ne? Und die haben da keine zentrale Steuerung, was sowas angeht, sondern die sagen halt, jede Region soll halt auf die für ihre Klientel abgestimmten Events halt veranstalten mit den eigenen Regeln. Dass das nicht so cool ist, das haben sie eigentlich schon letztes Jahr im Herbst gemerkt, aber offensichtlich so hundertprozentig hat das noch nicht geklappt. Na, aber sie sind ja wieder zurückgerudert. Sie haben das ja nachher dann wirklich noch geändert, halt, dass es dann doch einen festen Ja, klar. Stamm von Leuten gab, die das Ding gekriegt haben und halt Genau. ein paar dann noch in der Losung mit drin. Also von daher, das fand ich dann schon gar nicht mal so schlecht halt. Ne? Also von eigentlich schon eine super. Zum Schluss wurde es dann doch noch ganz gut gelöst, drücken wir es mal so aus, nachdem sich doch, oder nachdem es doch sehr große Protestwellen gab. Also es haben sich ja so viele Leute beschwert. Ich habe die Zahl jetzt nicht mehr hundertprozentig im Kopf, aber ich meine, es waren über 21.000 Stück, die rausgegangen sind. Ne, das ist doch schon mal was. Kann mal Das ist eben ja mehr, nachschauen. als die Japaner je davon gebaut haben. Unfassbar. Ja, genau. Ich Wie will haben die nach das Hause. gemacht? So. Ja, Bin's gerade nicht, verdammt. du weißt doch, in Spielen und Comics Oh. geht alles. Da fällt mir so ein uraltes Shakes und Fidget Comic ein, wo dann irgendwie hinter dem einen Berg dann irgendwie gefühlte 1000 Köpfe lagen, die man abgeben konnte. Ne? In Games geht das Stimmt, alles. ja, genau, das war der Hocker. Ja, genau, hier hast du den Kopf irgendwie und dann haben sie den da hinter den Turm geschmissen, dann lag da so ein Riesenberg von Köpfchen. Ja, lange, lange ist's her. Ja, dann ja, haben wir Schiff der Woche, haben wir auch abgeschlossen damit, würde ich sagen. Dann kommen wir noch zu Ollis Lieblingsrubrik, die ja ursprünglich mal auf 1 Minute begrenzt war und mittlerweile haben wir gesagt, nein, das war viel zu großes Gehetze. Ehre, wem Ja. Ehre gebührt, Würde, wem Würde gebührt und deswegen gibt es die maritimen Fails jetzt auch in der Ich hätte Zeit. es beim diesmal geschafft. Titanic ist auf den Eisberg gelaufen, dumm. Ja, fertig. Und Ja. Leonardo ist abgesoffen, ja. Gott sei Dank. Nein, okay. Great Naval Blunders, wieder mal ein schönes Kapitel aus dem Büchlein tja, von Geoffrey Ragan. Und zwar geht es diesmal über einen zu guten Admiral. Kann man als Marineoffizier zu gut sein, dass irgendwie Scheiße dabei rauskommt? Du wirst Was es glaubt mit ihr? Sicherheit gleich bestätigen halt, weil sonst wird es das nicht geben. Also man kann ja, man denkt ja eigentlich, wenn jemand gut ist oder zu gut ist, dann muss das funktionieren. Ja, eben nicht. Die Begründung ist schon ganz gut. Und zwar geht es um den guten Vice Admiral Sir George Tryon. Der war nämlich um 1891 der Befehlshaber der Mittelmeerflotte der Royal Navy. Und der Mann war so intelligent, so begabt, so scharfsinnig, dass er all seine Untergebenen wirklich wie hat intellektuelle Zwerge wirken lassen. Zumindest kam es denen so vor. Das führte auf die Dauer dazu, dass weil der Trine irgendwie alles besser wusste, man sich nur noch einfach nur abgewartet hat, was sagt denn unser Vice Admiral? Und dann machen wir genau das. Das heißt, die Selbstständigkeit der eigenen Truppe nahm rapide ab. Das hat so lange funktioniert, wie der Tryon einfach normale bis gute Tage hatte. Aber jeder Mensch hat auch mal einen schlechten Tag, oder? Eigentlich schon, ja. Ja, und was passiert, wenn du einen schlechten Tag ein Kommando gibst und alle denken, du bist godlike und machst keine Fehler? Ja, wenn es keiner mehr hinterfragt, dann hast du, glaube ich, ein ganz schönes Problem, wenn du wirklich mal in die Scheiße greifst. Richtig. 1893, und zwar am 22. Juni, ist er mit 11 Ironclads, also so eisenbeschlagenen Schiffen, das war so die ersten Panzerschiffe der Geschichte, der Marinegeschichte, hat losgezogen im Mittelmeer und wollte in der Nähe von Beirut ein Manöver durchführen und hat dann seine Geschwader in zwei Reihen halt parallel zueinander fahren lassen und auch relativ eng. Also hier wird immer gesprochen von sechs. Wo steht das hier nochmal? Ich habe es vorhin noch geguckt. Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba. Wo? Jetzt habe ich es doch gleich einfach verdingst. Also auf jeden Fall relativ nah beieinander. Und das ist sogar auch den Offizieren aufgefallen, dass es relativ nah war, weil er hat dann eine inwärts gerichtete Wende befohlen. Also ich verstehe das so, dass beide Schlacht oder beide Reihen aufeinander zugefahren sind, um dann sozusagen aneinander vorbei 180 Grad Kehre durchzuführen. Also, ne? Das ist halt auf engstem Raum und so, dass man halt auch wieder dieselbe Distanz halt wahrt. Weil wenn man es ja natürlich von nach außen macht, dann hat man das Problem, man ist danach sehr weit voneinander entfernt. Wenn beide Reihen das zur selben Seite machen, dann kann das vielleicht halt auch für Probleme sorgen. Auf jeden Fall so hat er nach inwards das halt dann kommandiert. Und der Offizier hat halt gesagt so, also bei dieser Distanz, die wir zueinander fahren, sollten wir das vielleicht nochmal überdenken. Daraufhin hat er wohl gesagt, ja, das sollten wir überdenken. Machen wir dann, ach, Cables war das Maß, genau. Six Cables, also sechs Cables, wie auch immer das im englischen oder deutschen Längenmaß sein wird, hat er dann auf 8 korrigiert oder zumindest zugestimmt. Und nachher, als er die Befehle für die Flaggenoffiziere rausgegeben hat, hat er leider den Fehler gemacht, wieder 6 zu sagen. Und keiner hat es richtig bemerkt. Und als die Schiffe haben es trotzdem ausgeführt, obwohl es alle doof fanden, das Kommando. Und ja, haben sich dann halt lustig gerammt. Also das heißt, das Flaggschiff wurde dann einmal in der Mitte durchgesäbelt. Und der Trine, also es war auch ein brandneues Schiff, und der Trine war so konsterniert, dass er einfach auf dem Schiffen geblieben ist und mit untergegangen. Also es wird halt berichtet, dass er halt mit unbewegter Miene bis zum Schluss halt auf diesem Schiff stand und halt mit abgesoffen ist. Weil er nicht fassen konnte, dass er so einen blöden Fehler gemacht hat. Und der ist da wirklich ertrunken, dann, ne? Also der hat sich echt, hat sich absaufen lassen. Ja. Ach du Brian made Scheiße. no attempt to save himself with the loss of the flagship. His whole world had crashed down about his ears. He had Nein. blundered and he would not outlive the disgrace. Ach du Scheiße. Ja. Ist Das ein war Schluss. konsequent. Genau, er stand da wohl ruhig, ganz ruhig und ist mit dem Schiff abgesoffen. Oh Mann. Ja, dem muss das so peinlich und so unangenehm gewesen sein. Ich meine, ist ja auch klar, wenn du so eine Scheiße baust halt, ne? Oh Ja. je. Geil, ne? Also das ist mal echt ein schöner Nebelblander. Oh, die spinnen die Briten. Das ist ja. Oh, herrlich, herrlich. Ja, da haben wir doch einen sehr lustigen Abschluss der heutigen Folge. Und vor allem, wir haben zum ersten Mal fast nicht überzogen. Ne, also Yeah. ja, sind wir knapp über einer Stunde, wunderbar, sind gut durchgerauscht durch die Themen. Und ja, damit hat der erste Klabautercast für das Jahr 2016 auch seinen, wie ich doch finde, sehr lustigen Abschluss gefunden. Also ich fand die Story gerade richtig gut. Danke. Ein, ja, vielen Dank, Olli, dafür. ja, auf jeden Fall erstmal herzlichen Dank sowieso, dass du wieder da gewesen bist. Klar, ich habe es ja auch zugesagt und ich habe mich auch darauf gefreut. Nur wir waren halt ein bisschen doof. Oder ich war ein bisschen doof. Ja, wie es halt passiert, ne? Wenn es mit Termin nicht passt und Krankheit und weiß der Geier, was halt, ne, und verschollen auf der Pirateninsel. Ja, dann ein Riesendank auch, was mich auch sehr gefreut hat, an den guten Jörg. Freut mich, Ja, dass du ich dir bin Zeit dank. genommen hast. Sehr gerne. Also ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ja, also wir uns auch. War's ein sehr angenehmer Gast, also gerne wieder. Ja, an alle da draußen, wie gesagt, check out die Himmelsdorf-Seite. Also die Verlinkung werde ich auf jeden Fall unter das Video mit reinpacken. Also schaut da ruhig mal drauf, abonniert die Seite und auch bei Facebook, dann werdet ihr das auch sehen in der World of Warships-Gruppe. Auch immer regelmäßig die neuesten News und Update-News. Und ja, mal sehen, wann wir den nächsten Klabautercast hinbekommen. Also versprochen, es wird nicht so lange dauern wie vom letzten an bis jetzt. Also wir hatten, glaube ich, das waren 3 Monate jetzt, glaube ich, die wir gebraucht hatten. Lag ein bisschen damit zusammen, kann man zum Abschluss vielleicht noch sagen, dass ich umgezogen bin halt. Da waren die ersten paar Wochen dann echt flöten und wie gesagt, danach gab es dann halt die Probleme, dass erst der eine krank war, dann der andere krank war und dann hat sich das wirklich immer weiter nach hinten verschoben. Man weiß ja, wie es ist halt, ne? Und heute haben wir dann endlich den Termin gefunden, wo alle drei auch konnten. Und ja, ich wünsche euch allen viel Spaß auf den Weltmeeren der Zeit oder der Welt so rum. Und ja, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank an euch beide und macht's alle gut. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.